Martin Auers Geschichtenmaschine. Und wir flogen 1000 Jahre. Wir bestiegen unser Raumschiff. Anja, Carlotta und ich. Die Erde verzischte als blauer Punkt hinter uns. So schnell flogen wir. Unser erster Planet hieß Hundeschnauze. Der gehörte uns ganz allein. Dort spielten wir 7 Jahre lang Schwarzer Mann und 3 Jahre Fang dir ein Brüderchen und aßen Spaghetti aus Büchsen. Wir rollten uns in Blätter von Pfeffersträuchern und träumten, dass uns Schnäbel wuchsen und aus den Schultern lange Federschlangen. Als der Planet zerfallen war, flogen wir weiter. Unser nächster Planet hieß Käsekuchen. Den aßen wir auf. Wir flogen und fingen kleine Sternenküken mit unseren Händen und fütterten sie, bis sie Sternhühner waren. Die legten Kometeneier. Die warfen wir in hohem Bogen in den Weltraum. Unser dritter Planet hieß Kornblume. Und er war blau. Da wurden wir ganz schüchtern und warfen ihm nur von weitem kleine Kusshände zu. Aber wir konnten ihn nicht verlassen und flogen im Kreis um ihn, bis er verblüht war. Und wir vergaßen ihn nie. Dann kamen wir zu dem Planeten Ungeheuer. Der war größer als groß. Aber Carlotta warf einen Apfel nach ihm, da zerplatzte er. Und wir lachten, als wir weiterflogen. Wir wiegten uns in unserem Raumschiff und ließen es schlingern und drehen, damit uns schwindlig wurde. Und wir sangen das Lied vom Schildkrötenbaum. Einmal kamen wir in schwarze Einsamkeit. Da war alles traurig. Aber da sagte Carlotta: Entengrütze. Und es ward ein Planet daraus. Und Anja sagte: Feuerhaken. Und das war auch ein Planet. Und wir sagten noch: Mützenquaste und Schnabeltier, Bärenzucker und Schnupftabak. Wir sagten: Seeigel und Regenschirm und Holstergeier und was du nicht sagst. Und es wurden alles Planeten. Dann holten wir einmal tief Luft und sagten: Sonne, damit die Planeten Licht hatten. Dann flogen wir weiter. Auf einem Planeten kamen wir zu den Sockenleuten. Die stopften sich Strümpfe ins Maul, damit sie nicht lachen mussten. Und auf einem Planeten kamen wir zu den Ameisenleuten, die sagten: Immer fleißig, fleißig, immer fleißig voran, immer fleißig, fleißig, immer fleißig voran, immer fleißig, fleißig. Und auf einem Planeten, da war es ganz kalt. Da wurden wir Feuerkinder und tanzten um und um den Planeten, bis er geschmolzen war. Dann wurden wir Fische und schwammen durch und durch die Wasserkugel und machten Luftblasen und bliesen und verspritzten den ganzen Planeten. Dann flogen wir weiter. Und wir schliefen 100 Jahre in unserem Raumschiff und träumten, wir wären Steine. Als wir aufwachten, waren uns Flügel gewachsen. Wir kamen auch zu dem Planeten Höhle. Da konnten die Leute nichts sehen. Da gaben wir ihnen unsere Augen, damit sie sehen konnten. Jetzt waren wir blind. Doch wir sagten: Himmel. Da konnten wir den Himmel sehen. Und wir sagten: Sterne. Da konnten wir die Sterne sehen. Und wir sagten: Löwenzahn und Schuhriemen und Elfenbein. Und alles, was wir sagten, konnten wir sehen. Und wir flogen weiter. Auf dem Planeten Katzenschweif spielten wir mit den Pelzkindern. Das waren unsere Liebsten. Und wir sagten zu ihnen: Herz und Kuss. Und wir sagten zu ihnen: Vergiss mein nicht. Und wir flogen weiter. Und wir flogen 1000 Jahre lang und wir flogen weiter als weit. Da wurden wir müde und wir sagten: Zu Hause. Und wir waren da. Und Anja steckte das Raumschiff in die Tasche und Carlotta versteckte unsere Flügel, und dann sahen wir aus dem Fenster die Sterne an. Anja, Carlotta und ich.